D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Ist schon ganz schön peinlich, wenn man ein Hersteller von Überwachungssoftware ist und dann selber gehackt wird. Das ist passiert, und zwar Hacking Team, eine italienische Firma. Und die sind im Netz so ein bisschen berühmt-berüchtigt, weil sie eben sehr gerne so Überwachungs- und Spionagesoftware liefern und gerne auch mal an illustre Kunden, zum Beispiel die amerikanische Drogenfahndung oder an ein autoritäres Regime wie den Sudan. Und Hacking Team ist jetzt selber gehackt worden. Haha, da kann man schön drüber lachen. Aber ehrlich gesagt ist es auch wahnsinnig interessant. Da sind nämlich Hotelrechnungen anscheinend an die Öffentlichkeit jetzt gekommen. Man weiß jetzt, an wen die wohl so alles geliefert haben. Passwörter sind da rausgekommen und so ein bisschen eventuell auch was von dem Source Code, also von dem Quellcode von einigen Spionagetools dieses Unternehmens. Ich kann mir vorstellen, dass es da Menschen in diesem großen Internet gibt, die das alles sehr freut. Martina Schulte hat sich das Ganze für uns angeschaut. Ich liege richtig. Hä? Ja klar, also Wired schreibt hier, nur wenige Nachrichten würden innerhalb der Security Community für mehr Schadenfreude sorgen, als wenn solche sogenannten Hackers for Hire selbst Ziel eines Hacks werden, zumal Hacking Team eben auch, schreibt Wired hier, als Dark Example einer globalen Überwachungsindustrie gilt, die sich an jeden verkauft, der bereit ist, dafür zu zahlen. Der Hack ist übrigens für Hacking Team umso peinlicher, als eben die Unbekannten am Wochenende auch den Webserver und das Twitter-Konto gekapert haben und unter Kontrolle gebracht haben, und über diesen haben der oder die Täter dann gleich mal die Auszüge aus Mails, Links und Download der Daten verteilt, und die werden jetzt genüsslich im Netz überall gelesen und kommentiert. Ist peinlich? Was ist das Brisanteste an dem Kram, der da so rausgekommen ist jetzt? Also die Daten bestätigen, wenn sie echt sind, und darauf deutet gerade eben auch alles hin, dass Hacking Team völlig zu Recht von Organisationen wie Reporter ohne Grenzen zum Beispiel zu den Feinden des Internets gezählt wird. Hacking Team hat ja bisher offiziell stets betont, dass man diese Überwachungssoftware, die herstellen, dass die nicht an totalitäre Regime verkaufen, doch die Rechnungen sprechen eben eine andere Sprache, meint zumindest Heise. Anonymous twittert hier auch, Hacking Team caught with pants on fire. Kundenliste umfasst Kasachstan, Sudan, Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Äthiopien. Interessant sind da eben vor allen Dingen E-Mails und Rechnungen von Kunden aus diesen Ländern. Besonders pikant zum Beispiel ein Dankeschreiben aus Äthiopien, ein Land, von dem man weiß, dass die halt eben sehr rabiat mit ihren Oppositionellen umgehen. Die bedanken sich für die softwaretechnische Hilfe, mit der man also oppositionelle Ziele schnell identifizieren konnte. Der Aktivist und Privacy-Forscher Christopher Segogian, der twittert hier sarkastisch: Ich bin mir sicher, dass in Kasachstan, Aserbaidschan, Äthiopien und dem Sudan dank Hacking Team jetzt viele Pädophile und Drogendealer im Knast sitzen. Denn natürlich setzen die das nur gegen solche Leute ein. Gegen die sie nämlich einsetzen wollen. Weitere interessante Kunden vielleicht, die jetzt irgendwie offensichtlich geworden sind, wo bestätigt wurde, ja, die wurden von Hacking Team beliefert? Also sind auch Nachrichtendienste demokratischer Regierungen dabei, zum Beispiel das amerikanische FBI, DEA, ne, die amerikanische Drogenfahndung. Aber interessant sind natürlich diese ganzen Schurkenstaaten beziehungsweise die totalitären Regime, der Sudan zum Beispiel. Der Sudan zählt ja laut Human Rights Watch zu den Diktaturen, die Oppositionelle wirklich rigoros verfolgen. Dort wurden vor 2 Jahren Demonstrationen gewaltsam niedergeschlagen. Mehr als 170 Menschen starben. Ägypten hat auch im Vorfeld von bestimmten Verhaftungen hat eben auch für 550.000 bestellt. Das ist schon sehr interessant. Ich meine, klingt für uns total logisch, dass die ein Interesse haben an der Software von Hacking Team, ne? Dass die ja so eine Überwachungssoftware haben wollen. Ist denn diese Software generell erlaubt? Also die durften die schon verkaufen, oder? Diese italienische Firma. Die Firma hat stets betont, dass diese Überwachungssoftware, die herstellen, dass es keine Waffe sei. Das ist aber umstritten. Das Blog Future Zone schreibt hier, es gibt so ein Abkommen von Wassenaar, und da ist halt festgelegt, ne, USA, Europa, Russland haben da eben gesagt, wir wollen halt keine Cyberwaffen importieren. Und Experten sagen halt eben, die Überwachungssoftware, die herstellen, Hacking Team, DaVinci zum Beispiel, die gehöre durchaus dazu. Denn mit dieser Software können halt Geräte von Einzelpersonen gezielt angegriffen und abgehört werden. Und es gibt hier auch noch einen Cyber Security Professor, Jarno Limnell, der arbeitet für McAfee, und der hat irgendwie auch noch mal hier getwittert, dieser Hack mache eben deutlich, dass wir bessere internationale Regeln für den Export von Cyberwaffen brauchen. Jetzt wurde Hacking Team, die italienische Firma, bloßgestellt. Man weiß jetzt ganz viel über deren Interna. Wer war es denn eigentlich? Wer hat die bloßgestellt? Also bekannt zu der Nummer hat sich auf jeden Fall der gleiche Hacker, der damals auch Finnfisher gehackt hat. Und das ist eine Firma, die auch im Netz eben berühmt berüchtigt war, weil sie halt eben an den ein oder anderen Schurkenstaat Überwachungssoftware geliefert hat. Der Mashable-Reporter Lorenzo Francesco Bicchiari twittert, er habe mit dem entsprechenden Typen gechattet und er habe eben bestätigt, dass er derjenige sei, der auch Finn Fischer gehackt habe. Und der Typ hat also bei Twitter einen Account @GammaGroupPR, lustigerweise nennt er sich, und dort kündigt er also auch weitere Aktionen an. Er schreibt hier Gamma, das ist die Firma, die Finn Fischer gehackt hat, Gamma und Hacking Team down, a few more to go. Also das heißt, von dem Typen haben wir vielleicht noch das ein oder andere zu erwarten. Hacking Team hat es auf jeden Fall schon mal erwischt. Eine italienische Firma, die Überwachungssoftware herstellt, Spionage-Tools, und die offensichtlich gerne auch unter anderem an autoritäre Regime verkauft. Die Belege im Netz, die beweisen es jetzt. Vielen Dank für die Infos, Martina Schulte. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?